Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Niemandsland. Es werden im Rundfunk bereits Nachtigallenkonzerte und Papstreden übertragen. Das ist der Untergang des Abendlandes. Das sagte Egon Friedell, nachdem vor 100 Jahren am 18. Oktober 1922 der britische Radiosender British Broadcasting Company, BBC, von britischen und amerikanischen Elektroherstellern in London gegründet wurde, um den Absatz von Rundfunkgeräten zu steigern. Heute ist die BBC mit rund 22.000 Mitarbeitern die größte Rundfunkanstalt und die weltweit größte öffentlich-rechtliche Einrichtung ihrer Art. Das Abendland ist durch den Rundfunk immer noch nicht untergegangen, aber unsere politischen Führungsgestalten und ihre Auftraggeber arbeiten fleißig daran. Der Oktober geht bereits in seine Endphase und viele spannende Kulturereignisse laufen gerade, etwa die Frankfurter Buchmesse, wo Spanien Gastland ist und die Schriftstellerin Irene Vallejo eine Eröffnungsrede gehalten hat, die man schlichtweg als genial bezeichnen muss. Weltliteratur, so sagt Vallejo, entstehe durch Übersetzen, nämlich von einer Nationalsprache in viele andere. Insgesamt ergebe sich daraus dann Weltliteratur. Auch hier in unserer geliebten Fun City geschehen Kultur und Rebellion. Kinofestivals, von denen später noch die Rede sein wird, und Proteste gegen die zurzeit in den Messehallen tagenden internationalen Investitionsfonds wie Goldman Sachs und Blackstone, für die eine Stadt wie Barcelona nichts als fette Immobilienbeute bedeutet. Barcelona, Fun City Blues. Die Hungerschlangen im Raval sind doppelt so lang geworden wie vor 3 Jahren. Die Zeitungen an den Kiosken posaunen den Zeitgeist aus. Doch Bismarck hatte schon vor über 120 Jahren erkannt, wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, ist morgen verwitwet. Verehrte Hörerinnen und Hörer, seien Sie willkommen zu einem neuen Niemandsland, hier auf Contrabanda FM 91.4, dem freien Radio in Barcelona, nun bereits seit 32 Jahren im Äther. Wir wollen auch heute wieder versuchen, uns und Ihnen ein Stück von der Welt zu erklären. Und wenn Sie mit uns einverstanden sind, dann würden wir uns freuen. Doch freut es uns auch, wenn Sie anderer Meinung sein sollten und diese mit überzeugenden Argumenten mitteilen könnten. Denn wir wissen längst, nur im Widerspruch ist Entwicklung zu Höherem und Besserem möglich. Mein Name ist Detlef Jeskatz, bienvenidas, bienvenidos. Es ist Montag, der 24. Oktober 2022. Vor 50 Jahren hat Joseph Beuys gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Seien Sie es. Geht's euch auch so? Man hat doch echt keine Lust mehr, irgendwelche News zu gucken. Eine Horrormeldung nach der anderen. Energie-Blackout im Winter, Stromausfälle. Ja, und dazu kommen dann noch die Horrorrechnungen, die einem ins Haus flattern. Aber wir haben ja unsere tollen Politiker, die uns super Hinweise geben, wie wir trotzdem durch den Winter kommen. Wolfgang Schäuble zum Beispiel. Strom ist schon selbstverständlich, aber es kann auch mal ausfallen, ja. Deswegen hat man im Zweifel auch ein paar Kerzen und ein paar Streichhölzer zu Hause. Und dann ist natürlich wichtig, dass man weiß, wo die sind, falls es mal dunkel wird. Dass es nicht selbstverständlich ist, ist doch gut. Und dann zieht man halt einen Pullover an. Und wenn man einen zweiten Pullover anzieht, dann geht's auch. Ja, was regen wir uns eigentlich auf? Kerzen, Pullover, am besten zwei Pullover. Ja, und da gab's ja noch ein paar Politiker, die uns auch schon so tolle Ratschläge gegeben haben. Kürzer duschen, Waschlappen, statt überhaupt unter die Dusche springen. Oder unser toller Ex-Bundespräsident. Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Ja, und der Ministerpräsident Kretschmann, der hat dann den Vogel abgeschossen. Das kann jede und jeder an seine Heizung selbst einstellen. Und wem das zu kompliziert ist, einfach vorm ins Bett gehen, den Thermostat runterdrehen. Sag mal, für wie blöd halten die uns eigentlich alle? Und überhaupt, wo leben wir eigentlich? In einem der bisher zumindest führenden Industrieländer dieser Welt oder auf irgendeinem abgelegenen Atoll, das weit weg von jeder Zivilisation ist und wo man sich dann mit Kerzen und Pullovern schützen muss? Ich finde, so kann es echt nicht weitergehen. Dieses Lied ist meinem Vater gewidmet, der mit 15 in den Krieg ziehen musste. Er hat mich später gelehrt, dass jeder Krieg ein Verbrechen ist und dass keiner mitmarschieren sollte. Er liebte diese alte Gitarre und er liebte dieses Lied. Habe ich oft daran gedacht, dass weit von hier der Vollmond scheint und weit von mir ein Mädchen weint. Und die Welt wär doch so schön, könnt ich sie nur wiedersehen. Nun trennt uns schon ein langes Jahr, weil ein Befehl unser Schicksal war. Zu. Heute ich und morgen du. Du hörst von fern die Krähen schreien im Morgenrot. Warum muss das sein? Irgendwo im fremden Land ziehen sie durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. 100 Mann und er ist dabei. 100 Mann wer ist dabei? 100 Mann und er ist dabei. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 243. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. In der letzten Folge hatten wir gesagt, dass es dem Franco-Militärregime auf die Kolonisierung des Landes von innen her und auf die Zerstörung der artfremden republikanischen Nation bzw. Kultur, die von diesem Land Besitz ergriffen hatte, ankam. Sämtliche politischen Ziele und Praktiken des Franco-Regimes sind durch diese Sicht der Dinge geprägt. Und so blieb den Frankisten als letztes Mittel nur eine Politik der Säuberung, die in der Wahl ihrer Mittel per Definitionem viel radikaler sein musste, als der autoritäre Altkonservatismus es je gewesen war, um dem Problem abzuhelfen. Diese Radikalität zeigte sich vor allem in der Art und Weise, wie die Frankisten die Besiegten behandelten. So zeichnete sich etwa die Erniedrigung und Entmenschlichung, der sich nach dem Ende der Kampfhandlungen hunderttausende republikanischer Gefangene ausgesetzt sahen, durch ein erschreckendes Maß an Gleichförmigkeit aus. In einem der kommenden Kapitel werden wir darauf noch eingehen. Besonders bezeichnend war in diesem Zusammenhang die ausgeprägte Neigung der Sieger, ihre republikanischen Opfer nicht nur körperlich, sondern auch psychisch zu zermürben, ehe sie umgebracht wurden. Jene Opfer, die mit dem Leben davonkamen, waren durch ihre Erlebnisse im Gefängnis, im Arbeits- und Umerziehungslager und durch zahllose andere Formen exekutiver, alltäglicher oder ökonomischer Unterdrückung psychisch zugrunde gerichtet. Dieser ungeheure Vorgang der Schaffung einer Antination, eines Anti-Spaniens, sollte nach dem Ende der Kampfhandlungen noch fast ein ganzes Jahrzehnt einen Großteil der Energie und der Ressourcen des Landes aufzehren. Dabei war er paradoxerweise zugleich ein Grundelement des von den Frankisten betriebenen Aufbaus oder, nach eigenem Verständnis, auch Umbaus der spanischen Gesellschaft zu einem homogenen, hierarchisch gegliederten System. Auch der Bürgerkrieg selbst war ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Bereits die Mobilisierung der Gesellschaft hatte gewissermaßen jenes ideale Spanien geschaffen, von dem in der Propaganda der Frankisten ständig die Rede war. Eine zum Selbstopfer bereite monolithische nationale Gemeinschaft. Die kriegsbedingten Leiden und Verluste trugen auf der rechten Seite des gesellschaftlichen Spektrums ebenso viel dazu bei, eine frankistische Identität zu bilden, wie Leid und Verluste auf der Gegenseite eine republikanische Identität schufen. Der Unterschied bestand jedoch darin, dass die Frankisten diese Erfahrungen für ihre politischen Zwecke vor allem zur Legitimierung ihrer Herrschaft instrumentalisierten. Hinzu kam noch jenes allgegenwärtige System der Denunziation, das Franco nach seinem militärischen Sieg am 1. April 1939 installierte. Die Spanier wurden jetzt sogar dazu ermahnt, ihre Nachbarn bei Militärtribunalen und Zivilgerichten zu denunzieren. Dieser maßlose Vorgang, von dem in Kapitel 6 noch die Rede sein wird, machte aus Millionen ganz normaler spanischer Bürger Komplizen der Unterdrückung. Im Februar 1939 bekundete Franco im Verborgenen die Bereitschaft, dem Antikominternpakt beizutreten, den Deutschland, Italien und Japan abgeschlossen hatten. Einen Monat später unterzeichnete er den Vertrag und bekannte sich unmittelbar nach seinem Sieg im Bürgerkrieg öffentlich zu Spaniens Mitgliedschaft. Dass Franco sich so klar auf die Seite der faschistischen Mächte stellte, hatte sowohl ideologische als auch strategische Gründe. Seine Begeisterung für die von den Nazis forcierte Neuordnung Europas lässt sich jedoch nicht allein mit der Hoffnung auf neue spanische Kolonien erklären. Einer vollständigen Annäherung zwischen NS-Ideologie und Frankismus stand jedoch stets der Katholizismus im Weg. Die Neuartigkeit der NS-Ideologie bestand ja gerade darin, dass sie eine von allen störenden Elementen gesäuberte deutsche und europäische Gesellschaft schaffen wollte. Kirchliche Bindungen hatten in einer solchen Gesellschaft, deren judäo-christliches Fundament die Nazis zerstören wollten, natürlich keinen Platz. Franco hingegen hatte bei seiner Politik der Säuberung, der psychischen und der physischen Unterwerfung seiner Landsleute in der katholischen Kirche seinen engsten Verbündeten. Die hinter ihm stehenden Gruppierungen dachten nicht im geringsten daran, sich von der Religion abzuwenden, nicht einmal der Teil der Phalange, der am meisten für die Nazis eingenommen war. Freilich sollte uns diese Feststellung nicht zu der Annahme verleiten, dass die Franco-Diktatur lediglich ein traditionelles, autoritäres Regime gewesen wäre. So ergriff der Frankismus etwa radikale Maßnahmen gegen begüterte Bürger mit Landbesitz, die in den 30er Jahren eine mehr oder weniger liberale politische Haltung an den Tag gelegt hatten. Außerdem verabschiedete das Regime Gesetze, die einen massiven Vermögens- und Eigentumstransfer zugunsten des frankistischen Staates erlaubten, sofern dieser Transfer nicht bereits de facto, das heißt auf dem Weg der Eroberung, stattgefunden hatte. Die nach 1939 von Kirche und Staat errichtete Gesellschaftsordnung war in der Tat neu, auch wenn darin Angehörige der Vorkriegseliten vertreten waren. Sie war ebenso straff hierarchisch gegliedert und diskriminierend wie das NS-System, allerdings ohne dessen rassistische Komponente. Das gesamte Projekt des Frankismus leitete sich ab von der modernen Notwendigkeit, mit rücksichtsloser Brutalität den Prozess konfliktbeladener gesellschaftlicher Veränderungen in bestimmte Bahnen zu lenken. Modern war das Regime auch darin, dass es die Spanier mit Hilfe der systematischen Denunziation massenhaft einbezog. Modern war es aber auch noch in einer ganz anderen Hinsicht. Einige der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen, denen es seine Entstehung verdankte, vermochte es am Ende doch nicht zu kontrollieren, weder mit Gewalt noch mit anderen Mitteln. Kapitel 5: Die belagerte Republik. Eine Gesellschaft, die für den Fortschritt kämpft, wird durch äußeren Angriff auf Schwierigkeiten stoßen und auf das reine Überleben beschränkt bleiben, was der Angreifer wiederum als Beweis der Unmöglichkeit des sozialen Fortschritts anführt. Eduardo Galeano. Weiterkämpfen, weil es keinen anderen Weg gab, wenn man nicht gewinnen konnte, das zu retten, was zu retten war, oder wenigstens das Gesicht zu wahren. Widerstand leisten, warum? Nun, offen gesagt, weil wir wussten, wie das Ende, die Kapitulation ausgesehen hätte. Juan Negrín. Seit Mitte 1937 sah sich die Republik einem immer stärker gerüsteten Feind gegenüber, der regelmäßig und systematisch mit der besten Militär- und Waffentechnik aus deutschen und italienischen Fabriken beliefert wurde. Die Politik der Nichteinmischung trug nichts dazu bei, diesen Materialfluss zu verhindern oder wenigstens zu verlangsamen. Häufig traf das Kriegsgerät auf Schiffen ein, die zwar von Nazi-Deutschland angemietet waren, aber unter beliebigen Flaggen fuhren und deshalb von den Kontrolleuren des Nichteinmischungskomitees nicht belangt werden konnten. In Anbetracht seiner relativen Nähe zu Spanien setzte Italien auch seine eigene, von der Luftwaffe oder von Kriegsschiffen abgeschirmte Handelsflotte ein, und es gab niemanden, der diese Konvois aufgehalten hätte, gewiss nicht die britische Marine. Unter diesen Bedingungen konnte Franco sich stets auf zügige und so gut wie ungestörte Nachschublieferungen verlassen. Dabei war das pünktliche Eintreffen der Lieferungen oft noch wichtiger als ihr Umfang. Rüstungsgüter aus Deutschland und Italien wurden aber auch vielfach mit Zustimmung der dortigen Behörden in portugiesischen Häfen gelöscht. Da diese Hilfslieferungen unmittelbar im Auftrag der beiden Regierungen erfolgten, war von der technischen bis zur logistischen Betreuung alles inbegriffen. Damit konnten es die sowjetischen Lieferungen an die Republik weder quantitativ noch qualitativ aufnehmen. Sie waren bestenfalls geeignet, der Republik Überlebenshilfe zu leisten. Stalin war weder willens noch imstande, so viele Waffen zu liefern, wie die Republik sie benötigt hätte, um gegen Franco militärisch zu bestehen, der seit Ende 1936 von Deutschland und Italien in zunehmendem Maße aufgerüstet wurde. 1937 befand sich die sowjetische Industrie wegen tiefgreifender Umstrukturierungen ohnehin in einem Aufruhr, der durch die Politik der Säuberungen noch zusätzlich verschlimmert wurde. Und so blieben die sowjetischen Produktionsraten während des gesamten spanischen Bürgerkrieges stets um mehr als 50% unterhalb der offiziell verkündeten Zahlen. Unter diesen Umständen ist es sogar überraschend, dass Stalin überhaupt so viele Rüstungsgüter aus heimischer Herstellung an die Spanische Republik lieferte. Immerhin handelte es sich, vor allem bei den Panzern und Flugzeugen, um hochwertige Produkte, die für den Bestand der Republik besonders in der ersten Phase des Krieges von entscheidender Bedeutung waren. Allerdings kam ein Großteil der sowjetischen Hilfsgüter, die der Republik anfangs das Überleben ermöglichten, gar nicht aus sowjetischer Produktion, sondern war lediglich mit der Sowjetunion als Makler auf dem internationalen Markt beschafft worden. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 243. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham. Titel der englischen Originalausgabe, Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die deutsche Ausgabe ist im Jahr 2008 im Philipp Recklam Verlag Stuttgart erschienen. Die Übersetzung hat Susanne Lenz vorgenommen. No pasarán. Pasaremos. Yeah. Niemandsland Historia. Viva la muerte. La tragedia de la Guerra Civil Española. Capítulo 2. Prólogo. El 18 de julio de 1936, en Gando, Islas Canarias, un hombre bajo, calvo, de pecho voluminoso, vestido con un traje gris y que llevaba un pasaporte diplomático a nombre de José Antonio de Sangroniz, subió a un avión de 7 plazas, marca Havilland Dragon Rapid, que había llegado 3 días antes y que desde entonces le esperaba en la pista. El avión había sido alquilado por la importante cantidad de 2.000 libras, unos 112.000 euros actuales, depositadas de forma anónima en una cuenta especial del Banco Kleinworth en Londres, y había volado en el mayor de los secretos hasta las Islas Canarias desde el aeródromo de Croydon en Inglaterra. Antes de despegar de Gando, el piloto, el británico Cecil Bepp, un antiguo oficial de inteligencia, había recibido instrucciones de que se asegurase bien de la identidad del pasajero, y para ello debía entregar la mitad inferior de un naipe, que el pasajero tenía que completar con la superior, unas instrucciones muy poco habituales si el pasajero hubiera sido un diplomático normal y el vuelo un charter ordinario. Pero el pasajero era Francisco Franco Bahamonde, quien a sus 44 años era el general más joven del ejército español y que había sido comandante de la legión extranjera durante la fracasada rebelión de los rifeños contra el protectorado español y francés de Marruecos. Muy crítico con el gobierno socialista, que llevaba 5 meses en el poder, había sido destinado a las Canarias como comandante militar tras haber sido destituido de su cargo de jefe de Estado Mayor, y en ese momento se dirigía desde su lugar de destino en las Canarias a unos 1.500 kilómetros de la península hacia Marruecos, donde debía ponerse al frente de sus antiguas tropas y conducirlas a la península, según el plan cuidadosamente trazado para el golpe militar contra el gobierno democrático de España. Libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares. La república que Franco y los demás conspiradores querían derribar se había instaurado en 1931, cuando las primeras elecciones libres en casi 60 años habían provocado la abdicación del rey Alfonso XIII. España llevaba siglos sometida al control de la aristocracia terrateniente y de la Iglesia católica, con el añadido, desde tiempos más recientes, de la oligarquía industrial. La nueva Constitución de la República, aprobada en diciembre de 1931, había intentado eliminar ese control, aprobando el voto femenino y el divorcio, la supresión de las ayudas estatales a las órdenes religiosas, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y la instauración de las autonomías para las regiones con idioma propio y singularidades históricas. Esta joven y entusiasta España ha alcanzado por fin su mayoría de edad, proclamaban los republicanos. Pero su gobierno era tan novato en la práctica política y estaba respaldado por tantos elementos contradictorios, desde los socialistas reformistas hasta los conservadores antimonárquicos o los anarquistas radicales, pasando por todos los grados intermedios, que fue incapaz de adoptar una perspectiva unificada y coherente frente a los problemas crónicos de España: la falta de representación de los obreros, el analfabetismo, la pobreza y el subdesarrollo industrial, y los poderes fácticos del país: el ejército, los latifundistas, los propietarios de minas y fábricas y la Iglesia católica, consideraban que la mayor parte de las medidas reformistas conducían directamente a la revolución comunista, una reacción muy habitual en la Europa de la década de 1930. Muchos de sus partidarios vieron una alternativa viable en los líderes fascistas como Benito Mussolini y cada vez más Adolf Hitler. Los poderes fácticos se opusieron desde el primer momento a la política del gobierno. Los latifundistas del sur dejaban morir de hambre a sus jornaleros, negándose a aumentar las zonas de cultivo o contrataban a jornaleros más baratos venidos de fuera. Se produjeron ataques por parte de la Guardia Civil contra los obreros que se habían atrevido a afiliarse a un sindicato y a convocar una huelga. La prensa conservadora empezó a acusar al gobierno de ser un contubernio de judíos, masones y bolcheviques. Y en el seno del ejército, que siempre había sido conservador y monárquico y se había opuesto a los intentos del nuevo gobierno de recortar el número excesivo de oficiales, un pequeño grupo de conspiradores empezó a urdir un plan contra la República. A los antirrepublicanos les favorecía la vieja paradoja que afecta a todo periodo de reformas. Cuando se genera una gran presión a favor de los cambios, levantar un poco la tapa de la olla no sirve para rebajar esa presión, sino que hace que todo explote de golpe. Durante el primer año de la República hubo revueltas campesinas, incendios de iglesias y un levantamiento anarquista, todo lo cual creó un clima de miedo y de sobresalto que afianzó los planes de la derecha. Y aunque el gobierno logró aplastar el levantamiento del general José Sanjurjo en el verano de 1932, en las elecciones parlamentarias de 1933, el partido de la derecha católica, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, ganó el doble de escaños en las Cortes que los socialistas. Además, el Partido Republicano Radical, que se había alejado de la izquierda, rompió por completo con los socialistas y se unió a la coalición de derechas. Con la salida de los socialistas del poder, el sindicato socialista UGT, temeroso de que el nuevo gobierno desmantelara todas las reformas, convocó una huelga general en octubre de 1934. El presidente del gobierno autonómico catalán proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española y en Asturias se desencadenó una insurrección armada de mineros, durante la cual 30.000 obreros se apoderaron de fábricas y minas, saquearon tiendas y mataron a algunos dueños de negocios y sacerdotes. El hombre al que el gobierno encomendó el aplastamiento de la insurrección fue el general Francisco Franco, quien acababa de ser nombrado jefe del Estado Mayor. Su principal fuerza de operaciones fueron las tropas mercenarias del Ejército de África, con las que ya había combatido a los sublevados del Rif en Marruecos. Eran unos soldados acostumbrados a las matanzas y que no se lo pensaban dos veces antes de matar a sus compatriotas, y menos porque los mineros de Asturias no eran sus compatriotas. «La guerra de Marruecos», le dijo Franco a un periodista que cubría la campaña de Asturias, «tuvo un cierto aire romántico, un aire de reconquista. Pero esta es una guerra de frontera, y sus enemigos son el socialismo, el comunismo, y todo lo que se suponga una amenaza para la civilización, porque se propone reemplazarla por la barbarie». Cuando se terminó la reconquista, habían muerto entre 1.000 y 2.000 personas, entre las cuales había 320 militares y personal al servicio del gobierno. Como consecuencia de los acontecimientos de Asturias, muchos políticos de izquierda fueron encarcelados. Uno de ellos, Francisco Largo Caballero, se puso a leer en la cárcel las obras de Marx y Lenin, y el presidente de la Generalitat Catalana, Lluís Companys, fue condenado a muerte. Al final, todos fueron puestos en libertad, en un vano intento de restaurar el equilibrio de fuerzas dentro de la República. Pero, a partir de aquel momento, el único equilibrio real de fuerzas fue el odio y la sospecha que reinaban entre la derecha y la izquierda.

écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Und auch diese Woche wieder ein Hörtext übernommen von Le Monde Diplomatique in der Rubrik Niemandsland fremde Podcasts. Es geht um die Kreuzfahrtindustrie. Das Meer kann nicht warten. Von Mohamed Larbi Bouguera. Bei Kreuzfahrtschiffen scheint der Gigantismus keine Grenzen zu kennen. Im November 2021 lief in den Atlantikwerften von Saint-Nazaire die 362 Meter lange Wonder of the Seas vom Stapel, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Schiffseigner ist die Royal Caribbean, der die 9 größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gehören. Die Wonder of the Seas, die am 4. März ihre Jungfernfahrt antrat, ist eine schwimmende Stadt. 6.988 Gäste kann das Schiff aufnehmen, die von 2.300 Angestellten betreut werden. Allerdings sind die schwimmenden Kolosse nicht überall willkommen. Seit August 2021 dürfen Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 200 Passagieren nicht mehr in der Altstadt von Venedig anlegen, denn die starken Wellenbewegungen beschädigen die historischen Gebäude. Zudem leiden die Kanäle der umliegenden Viertel San Marco und Giudecca unter der Verschmutzung. Trotzdem ist der Sektor in den vergangenen Jahren stark gewachsen. 2019 zählte man weltweit fast 30 Millionen Passagiere, 66% mehr als 2009. Auch die Folgen der Corona-Pandemie, die 2020 und 2021 das Geschäft auf ein Fünftel reduziert hatte, sind allmählich überwunden. Auch wenn es immer noch zu Zwischenfällen kommt, wie etwa Anfang Januar in Lissabon, als 4.000 Deutsche aufgrund eines Corona-Ausbruchs an Bord ihre Reise vorzeitig beenden mussten. Nachdem die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC in Atlanta vor Reisen auf Kreuzfahrtschiffen gewarnt hatte, erklärte der Weltverband der Kreuzfahrtindustrie im Juni 2021, die Schiffe seien die sicherste Ferienumgebung, die heute zur Verfügung steht. Bereits am 16. Januar stach die Oasis of Seas, die ebenfalls der Royal Caribbean gehört, von Miami aus für eine einwöchige Fahrt in See. An Bord 4.700 Menschen. Diese Art des Tourismus ist allerdings nicht nur in Zeiten von Corona problematisch. Sie produziert zahlreiche Umweltprobleme, von denen eines besonders gefährlich ist, das kaum zu sehen ist. Die Verschmutzung der Ozeane durch Mikroplastik, das diese Schiffe ins Meer leiten. Der Gehalt von Schmutzartikeln unter 5 mm Durchmesser steigt in allen Weltmeeren an. Dabei handelt es sich um Plastikteilchen, halbsynthetische und natürliche Zellulosefasern. Diese Teilchen stammen vor allem aus dem sogenannten Grauwasser, dem nur leicht verschmutzten Abwasser, das in den Wäschereien, Waschbecken, Duschen und Spülbecken der Schiffe anfällt. Es darf ganz legal ins Meer geleitet werden. So ist es in der seit 2003 gültigen Anlage 4 des Internationalen Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe festgelegt. Solche Mikroteilchen lösen sich im Meer aber nicht auf, sondern gelangen in die Nahrungskette und bedrohen dadurch über 690 Arten. 100.000 Meersäuger sterben jedes Jahr daran. Mehrere Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass die Konzentration von Mikroplastik im Grauwasser der Kreuzfahrtschiffe sehr viel höher ist als in jeder anderen zuvor untersuchten Umgebung. In der Ostsee und in anderen Gebieten wurde der Umfang des abgelassenen Grauwassers auf 5,5 Millionen Kubikmeter geschätzt. Mit über 9.000 Menschen an Bord produziert ein Kreuzfahrtschiff wie die Wonder of the Seas so viel Abwasser und Müll wie eine durchschnittliche Kleinstadt. Jeden Tag spült ein solches Riesenschiff 773 Tonnen Grauwasser ins Meer. Insgesamt produzieren die rund 320 Kreuzfahrtschiffe, die derzeit auf den Weltmeeren unterwegs sind, 10% des gesamten Grauwassers, das von allen Schiffen weltweit in die Ozeane abgelassen wird. Das ist kein Zufall, denn Kreuzfahrtpassagiere genießen an Bord den Komfort eines Luxushotels mit Schwimmbädern, Friseursalons, Restaurants und Reinigungen. Im Verlauf der Reise wechselt das Personal regelmäßig Bettwäsche und Handtücher. Im Waschprozess verlieren sie Mikroplastikfasern, die dann mit dem Grauwasser ins Meer gelangen. Außerdem enthält dieses Grauwasser auch Hygiene- und Pflegeprodukte sowie Krankheitserreger, Medikamente und toxische Chemikalien, die die Meeresumwelt und das Leben im Wasser schädigen. Schätzungen zufolge beträgt der jährliche Mikroplastikausstoß aller Kreuzfahrtschiffe zusammen 100.000 Tonnen. Den größten Anteil daran hat das Grauwasser aus den Wäschereien mit 2.000 bis 50.000 Partikeln oder 0,2 bis 6 Milligramm pro Liter. Wird es ohne Klärung ins Meer geleitet, dann führt das zum Ausstoß von 30 bis 2000 Milligramm Mikroplastik pro Person und Tag. Im Jahr produziert jeder Gast auf einem Kreuzfahrtschiff also 10 bis 500 Gramm Mikroplastik. Würde man die synthetischen Textilien an Bord durch Naturfasern ersetzen, könnte man die Bildung der meisten Partikel verhindern. Würde man das Waschwasser in Containern an Bord speichern und später durch entsprechende Kläranlagen im Hafen laufen lassen, könnte man diese Abfälle sogar komplett vermeiden. Doch im Augenblick können Kreuzfahrtschiffe ihr Grauwasser im Schnitt nur ganze 56 Stunden speichern. Manche große Schiffe mit über 500 Passagieren verfügen bereits über Kläranlagen und behandeln ihre Abwässer biologisch und mit Desinfektionsmitteln. Trotzdem gelangen weiterhin große Mengen synthetischer Fasern in die Ozeane. Zwar arbeiten Ingenieure und ChemikerInnen derzeit intensiv an der Entwicklung neuer Methoden, um diese Fasern unschädlich zu machen, aber die Zeit drängt und das Meer kann nicht darauf warten, bis diese neuen Techniken auf breiter Basis angewendet werden. Mohamed Labi Bouguera ist Hochschullehrer und Chemiker, Mitglied der tunesischen Akademie für Wissenschaft, Literatur und Kunst in Karthago. Aus dem Französischen von Sabine Jainski. Lied vom Meer. Uraltes Wehen vom Meer, Meerwind bei Nacht, du kommst zu keinem Heer. Wenn einer wacht, so muss er sehen, wie er dich übersteht. Uraltes Wehen vom Meer, welches weht nur wie für Urgestein, lauter Raum reißend von weit herein. Oh, wie fühlt dich ein treibender Feigenbaum oben im Mondschein? Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 17. bis zum 31. Oktober 2022. Die erste Meldung betrifft die Nicht-Auslieferung bzw. Auslieferung des Dissidenten Julian Assange. Freiheit für Assange wird gefordert. In einem offenen Brief der Organisation Doctors for Assange an die britische Innenministerin Suella Braverman und den US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland vom 17. Oktober heißt es: Wir, eine Gruppe von über 300 Ärzten, Psychiatern, Psychologen und anderen medizinischen Fachkräften aus mehr als 35 Ländern, sind zutiefst besorgt darüber, dass die laufende Auslieferung nicht nur die Gesundheit von Julian Assange, sondern auch die Gesundheit unserer Demokratie bedroht. Im Interesse beider bitten wir Sie inständig, die Anklage fallen zu lassen und Herrn Assange unverzüglich aus dem Belmarsh-Gefängnis zu entlassen. Mit unserer Forderung nach Freiheit für Herrn Assange schließen wir uns dem stetig wachsenden Chor der Proteste an, einschließlich der Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt, die am 8. Oktober 2022 gegen die Inhaftierung von Herrn Assange in Großbritannien und seine versuchte Auslieferung an die USA demonstrierten. Die Bedrohung der Gesundheit von Herrn Assange ist das kumulative Ergebnis außerordentlich grausamer, ungewöhnlicher, erniedrigender und unmenschlicher Bedingungen, die ihm auferlegt wurden. Dazu gehören mehr als 10 Jahre willkürliche Inhaftierung mit ausgedehnten Zeiten der Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis, obwohl er nie wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Rufmordkampagnen in den Medien, eine unerbittliche Verfolgung, die systematisch gegen die Rechtsstaatlichkeit und ein ordnungsgemäßes Verfahren verstieß und kaum auf Tatsachen beruhte, wie der ehemalige UN-Berichterstatter für Folter dokumentiert. Die illegale Überwachung in der äquatorianischen Botschaft, die auch die Videoaufzeichnung seiner Rechts- und Arztgespräche umfasste, und die Beteiligung an Plänen der CIA, ihn zu entführen und zu ermorden. Darüber hinaus stand Herr Assange unter dem Beschuss von mindestens 3 US-Regierungsstellen, die in die Bemühungen um seine Auslieferung involviert waren, darunter das Justizministerium, das die versuchte Strafverfolgung überwachte, die CIA, die illegale Überwachungen durchführte und Pläne für Entführung und Ermordung entwarf, und das FBI, das Computerverbrechen in Island überwachte, um Herrn Assange fälschlicherweise zu belasten, was von der isländischen Regierung bestätigt wurde. Es ist eine Farce, dass ein Untersuchungshäftling, der nie wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, in Großbritanniens berüchtigstem Hochsicherheitsgefängnis schmachtet, obwohl er gar nicht erst hätte inhaftiert werden dürfen. Der kritische Zustand der psychischen und physischen Gesundheit von Herrn Assange unterstreicht die Notwendigkeit seiner sofortigen Entlassung aus dem Gefängnis. Nur so kann er die unabhängige, qualitativ hochwertige und kontinuierliche Gesundheitsversorgung erhalten, die er benötigt und die in einem Hochsicherheitsgefängnis nicht gewährleistet werden kann. Aus all diesen Gründen fordern wir Sie auf, dringend zu intervenieren, um das Auslieferungsverfahren zu beenden und sicherzustellen, dass Julian Assange umgehend freigelassen wird. Barcelona, Contrabanda FM, yeah! Thema Energieversorgung Deutschlands während des Ukraine-Kriegs. Scholz, 3 AKW sollen länger laufen können. Berlin. Die verbleibenden 3 deutschen Atomkraftwerke sollen bis maximal Mitte April kommenden Jahres weiterlaufen können. Das hat Kanzler Olaf Scholz von der SPD entschieden, wie ein Regierungssprecher am Montag in Berlin mitteilte. Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen, heißt es in einem Schreiben, das an Wirtschaftsminister Robert Habeck, Umweltministerin Steffi Lemke, beide Grüne, sowie Finanzminister Christian Lindner, FDP, adressiert ist. Tagelang hatten vor allem FDP und Grüne darum gestritten, ob und wie lange die 3 noch laufenden Atomkraftwerke weiter betrieben werden sollen. Die Grünen hatten am Wochenende auf einem Parteitag beschlossen, nötigenfalls einen sogenannten Streckbetrieb für die Meiler Isar 2 und Neckar-Westheim 2 bis Mitte April 2023 mitzutragen. Die FDP wollte auch das 3. Atomkraftwerk Emsland am Netz halten und alle 3 bis ins Jahr 2024 hinein laufen lassen. Gegebenenfalls sollten bereits stillgelegte AKW reaktiviert werden. Scholz schrieb weiter, parallel zu dieser Entscheidung soll ein ehrgeiziges Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz vorgelegt werden. Zudem solle die politische Verständigung der Wirtschaftsministerien im Bund und Nordrhein-Westfalen mit dem Energiekonzern RWE zum Kohleausstieg im Rheinischen Revier gesetzgeberisch umgesetzt werden. Die Vereinbarung dazu sieht unter anderem vor, 2 Braunkohlekraftwerke länger laufen zu lassen bis 2024, aber den Kohleausstieg im Rheinischen Revier um 8 Jahre auf 2030 vorzuziehen. In seinem Schreiben bittet Scholz die zuständigen Minister, die entsprechenden Regelungsvorschläge dem Kabinett nun zeitnah vorzulegen. Eine Meldung der dpa. Thema Kampf um die Umwelt. Berlin. Klimaschutzdemonstranten sind am Montag in das Bundesfinanzministerium in der Berliner Wilhelmstraße eingedrungen und haben dort mit Plakaten und Sprechchören protestiert. Nach Angaben der Polizei standen und saßen sie im Eingangsbereich und auf einem Balkon des Gebäudes. Die Gruppe Letzte Generation twitterte ein Video, das zeigte, wie junge Menschen in einem Saal Transparente mit englischsprachigen Aufschriften halten. Im Text dazu wird darauf hingewiesen, Finanzminister Christian Lindner von der FDP habe versprochen, über einen Schuldenschnitt für arme Staaten zu beraten. Es handle sich aber um ein leeres Versprechen. Thema Kriegsstimmung in Europa. Der Bundeskanzler war bei einer Gefechtsübung. Ostenholz. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD hat sich am Montag in Niedersachsen auf dem Truppenübungsplatz Bergen, Kreis Celle, eine Gefechtsübung der Bundeswehr zeigen lassen. Zum Einsatz kamen auch Panzerhaubitzen, Kampfhubschrauber und Flugzeuge. Scholz sagte, ihm sei es wichtig, dass die Bundeswehr ihre Aufträge wahrnehmen könne, ganz besonders den wichtigen und wieder neu wichtig gewordenen Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sei die Sicherheitsarchitektur Europas aufgekündigt worden. Auf Dauer müsse die Bundeswehr mit Mitteln in Höhe von 2% der Wirtschaftsleistung ausgestattet werden. Also das, was die USA seit Jahren fordern. Barcelona, Niemandsland, Kontrabande 91.4. Thema mutmaßliche Polizeigewalt in Deutschland, in Berlin. Berlin. Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben bislang keine Hinweise darauf, dass der Tod eines psychisch kranken Mannes, dessen Hautfarbe schwarz war, auf Fremdverschulden oder rechtswidriges Handeln von Polizisten zurückzuführen ist. Das sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Ermittlungen gegen die beteiligten Beamten liefen allerdings noch. Die Berliner Opferberatungsstelle Reach Out, Reich aus, wirft der Polizei Rassismus und massive brutale Gewalt vor. Der 64-Jährige sollte am 14. September im Beisein seines Betreuers von Polizisten aus einem Heim in Spandau in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt werden. Außerhalb des Heimes sei der Mann laut Slowik völlig unerwartet kollabiert. Inflation heißt, wenn die Preise steigen, wird das Geld, das wir haben, weniger wert. Weltweit wird eine hohe Inflation erwartet. München. Wirtschaftsexperten rechnen für dieses Jahr weltweit mit hohen bis sehr hohen Inflationsraten. Das Münchner IFO-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik haben eine Umfrage unter 1.687 Fachleuten aus 129 Ländern durchgeführt. Die Teilnehmer erwarten für dieses Jahr im globalen Durchschnitt eine Inflation von 9,5%. Wie das IFO-Institut am Montag in München mitteilte, sei dies 6,7 Prozentpunkte höher als die von der Weltbank angegebene durchschnittliche Inflationsrate im vergangenen Jahrzehnt. Die Zahlen beziehen sich auf den Median der erwarteten Inflationsraten auf Länderebene. Diese fallen teilweise unterschiedlich aus. Demnach werden in Westeuropa in diesem Jahr 7,3% Inflation erwartet, in Osteuropa 19%, in Südostasien 5,6%, in Westasien 30%, in Nordamerika 7,2%, in Südamerika 30% sowie knapp 60% in Ostafrika. Thema Sabotage oder asymmetrischer Krieg. Bahnanlagen sollen jetzt stärker gesichert werden. Leipzig. Nach der Sabotage an Kabeln der Bahn in Berlin und Herne am 8. Oktober hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD eine Verbesserung des Schutzes von Bahnhöfen und Bahnanlagen angekündigt. Bis 2024 werden der Bund und die Deutsche Bahn 180 Millionen Euro investieren und die Zahl der Kameras auf 11.000 erhöhen, sagte Faeser am Montag bei einem Besuch der Leipziger Bundespolizeiinspektion. Es sei unmöglich, Millionen Kabelkilometer mit Kameras, Sensoren oder durch Einsatzkräfte zu schützen. Dennoch würden an besonders neuralgischen Punkten und bei Gefährdungshinweisen Schutzmaßnahmen ergriffen. Auch der Migrantenstrom reißt nicht ab. 116 Bootsflüchtlinge wurden letzte Woche aus dem Mittelmeer gerettet. Rom. Die private Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat im zentralen Mittelmeer über 100 Menschen aus Seenot gerettet. Das Team der Geo Barons nahm in der Nacht zum Montag vor der Küste Libyens in zwei Einsätzen 116 Menschen, darunter 17 Minderjährige, an Bord, wie die Organisation am Montag auf Twitter schrieb. Es sei bereits Wasser in das Boot der Asylsuchenden eingedrungen, hieß es weiter. Nach dem mittlerweile fünften Einsatz befinden sich nach Organisationsangaben nunmehr 293 gerettete Menschen auf der Geo Barons. Zweite Front gegen Russlands Verbündeten. Luxemburg. Nach dem erneuten Angriff Aserbaidschans auf Armenien schickt die Europäische Union 40 Beobachter in das Konfliktgebiet. Der Einsatz sei ein wichtiges Signal, dass die EU bereit sei, die Stabilität im Südkaukasus zu unterstützen, erklärte der Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der Außenminister der EU-Mitgliedstaaten in Luxemburg. Die Beobachter sollten auf der armenischen Seite der Grenze stationiert werden und dort in den nächsten Wochen eintreffen. Ein erstes Team sei bereits im Land. Die Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hatte Armenien Mitte September angegriffen. Aserbaidschan wirft Armenien vor, zuvor provoziert zu haben, was das militärisch schwächere Nachbarland zurückweist. Nach schweren Kämpfen mit mehr als 200 Toten gilt aktuell eine Waffenruhe. Die Überwachungsmission ist befristet und soll nicht länger als 2 Monate dauern. Sie soll vor allem helfen, Vertrauen aufzubauen und durch ihre Berichte einen Beitrag zur Arbeit der Kommissionen zur Grenzfestlegung leisten. Die Einigung auf die EU-Mission wurde nach EU-Vermittlungsgesprächen beim ersten Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft Anfang Oktober in Prag bekannt gegeben. Dort waren Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und der armenische Ministerpräsident Nikol Pashinyan zusammengekommen. An den Gesprächen nahmen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Ratspräsident Charles Michel teil. Thema Iran. EU verhängt Sanktionen gegen Iran. Luxemburg. Die EU hat Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei und mehr als ein Dutzend weiterer Personen und Organisationen verhängt. Das teilte die Vertretung der Mitgliedstaaten am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg mit. Mit den Strafmaßnahmen wird auf den Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini sowie die brutale Unterdrückung von Protesten reagiert. Betroffen sind auch die Basij-Milizen, die sogenannten Strafverfolgungskräfte sowie das Siba-Abwehrkommando des Korps der Islamischen Revolutionsgarde. Ein Bericht von der NATO-Ostfront. Krieg in der Ukraine, Drohnen auf Kraftwerke. Russland zielt weiter auf ukrainische Energieinfrastruktur. Russland hat am Montagvormittag offenbar Dutzende Drohnen auf Ziele der ukrainischen Energieinfrastruktur abgefeuert. Die Ukraine sprach am Mittag von etwa 85, von denen rund 3/4 von der eigenen Flugabwehr abgeschossen worden seien. Die Angriffe hielten offenbar auch am frühen Nachmittag noch an. Getroffen wurden Ziele in Kiew, im Gebiet Dnipropetrovsk, aber auch im Westen des Landes. Dadurch kam es offenbar zu großflächigen Stromausfällen. Die Regierung rief die Bevölkerung auf, ihre mobilen Gerätschaften aufzuladen, solange es Strom gäbe. Abschaltungen könnten erforderlich werden. Und es sei weder möglich noch erwünscht, sie vorab anzukündigen. Für Chaos sorgte der russische Drohnenbeschuss auch in der ukrainischen Informationspolitik. So rief Anton Geratschenko, Berater des ukrainischen Innenministers, am Montagmorgen alle Jäger auf, auffliegende Drohnen mit ihren Jagdflinten abzuschießen. Das könne auch der Laie. Wenige Stunden danach ruderte sein Chef Denis Monastirski zurück und warnte genau vor einem solchen Vorgehen. Bei eigenmächtigem Herumschießen sei die Gefahr, Unbeteiligte zu treffen, größer als die Chance auf einen Erfolg. Er rief die Bevölkerung auf, beim Anfliegen von Drohnen, das man an Geräuschen ähnlich einer Motorsäge oder eines Zweitaktmotors erkenne, die Polizei zu benachrichtigen und sich selbst in Schutzräume zu begeben, sowie die Nähe strategischer Objekte zu meiden. Im Unterschied dazu warf Präsidentenberater Michailo Podoljak Russland vor, die ukrainische Bevölkerung dem Kältetod aussetzen zu wollen. Er forderte weitere Sanktionen gegen Moskau, unter anderem seinen Ausschluss aus der G20 und allen weiteren internationalen Zusammenschlüssen. Die EU drohte außerdem dem Iran mit neuen Sanktionen, wenn sich bewahrheitete, dass Teheran Russland die unbemannten Flugobjekte geliefert habe. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn räumte vor einem EU-Außenministertreffen ein, Brüssel suche noch nach Beweisen für eine solche Verwicklung. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg bezeichnete solche Drohnenlieferungen als aktive Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine. Die EU hält daran fest, dass ihre Unterstützung für die ukrainische Seite eine solche aktive Kriegsbeteiligung nicht darstelle. Ja, das ist doppelte Zunge. Die Regierung verweigert Informationen zu Pipeline-Anschlägen. Die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht hatte bei den zuständigen Ministerien nach Erkenntnissen vor und nach den Explosionen gefragt. Vergeblich. Hält die Bundesregierung also wichtige Informationen zu den mutmaßlichen Anschlägen auf die Gaspipelines zurück? Auch gegenüber dem Parlament? Die Bundestagsabgeordnete der Linken Sarah Wagenknecht hegt diesen Verdacht, nachdem sie zum Thema drei Anfragen an das Wirtschaftsministerium sowie das Außenministerium gestellt hat. Am 26. September war es an den Strängen der Pipeline Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu mindestens zwei Explosionen gekommen. Dadurch entstanden Lecks, durch die Gas in die Ostsee entwich, an deren Grund die Pipelines liegen. Wer oder was die Explosionen verursacht hat, ist zumindest offiziell noch ungeklärt. Einig sind sich auch NATO-Staaten und Russland darin, dass sie dahinter einen Anschlag vermuten. Wer ihn ausgeführt hat, ist jedoch unklar. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt wegen eines schweren gewalttätigen Sabotageangriffs auf die Energieversorgung. Offenbar gibt es aber auch knapp drei Wochen nach den Explosionen noch keine näheren Erkenntnisse dazu. Ja, noch nicht einmal Untersuchungen vor Ort. Das teilte das Wirtschaftsministerium der Linke Abgeordneten auf ihre schriftliche Anfrage mit. Wagenknecht hatte wissen wollen, welche Erkenntnisse die Bundesregierung zu diesen Vorfällen inzwischen hat und welche Maßnahmen sie allein mit EU, anderen Regierungen und der NATO eingeleitet hat, um festzustellen, wer die Beschädigungen verantwortet. Die Antwort lautet: keine. Bislang ist es nicht möglich, Untersuchungen vor Ort anzustellen. Deshalb liegen der Bundesregierung auch keine belastbaren Informationen zu den möglichen Ursachen des Angriffs vor, schreibt das Ministerium in seiner Antwort, die der Berliner Zeitung vorliegt. Ausweichend bist gar nicht, antwortete das Habeck-Ministerium auf die Frage, welche Warnungen der Regierung über etwaige Anschläge auf die Pipeline vorlagen und welche etwaigen Maßnahmen ergriffen wurden. Dazu schreibt Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Greichen, dass kritische Infrastrukturen wie die Nord Stream Pipelines grundsätzlich einer abstrakten Gefährdung unterlegen. Man könne mehrere tausend Kilometer Leitungsstränge nicht vollumfänglich gegen jedes Risiko absichern. Mehr Infos gibt's für das Parlament nicht. Die Bundesregierung sei nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass weitere Auskünfte aus Gründen des Staatswohls, Achtung, des Staatswohls, auch nicht in eingestufter Form erteilt werden können. Grund dafür sei die Third-Party-Rule für die internationale Zusammenarbeit der Geheimdienste. Danach unterliegt der internationale Erkenntnisaustausch besonders strengen Geheimhaltungsauflagen. Die erbetenen Informationen berühren somit derart schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen, dass das Staatswohl gegenüber dem parlamentarischen Informationsrecht überwiegt und das Fragerecht der Abgeordneten ausnahmsweise gegenüber den Geheimhaltungsinteressen der Bundesregierung zurückstehen muss. Im Klartext, Es gibt vermutlich Erkenntnisse, die die Bundestagsabgeordneten aber nicht erfahren dürfen. Von einem kann man allerdings ausgehen. Russland kann es nicht gewesen sein. Sonst hätten sie das schon in alle vier Windrichtungen ausposaunt. Aus diesem Grund antwortet die Bundesregierung auch nicht auf die Frage Wagenknechts, welche NATO-Schiffe und Truppenteile sich seit dem Aussetzen der Gaslieferungen durch Nord Stream 1 in den Gegenden aufhielten, in denen die Beschädigungen auftraten, und welche russischen Schiffe und Truppenteile in jenem Zeitraum gesichtet wurden. Auch diese Antwort würde die Preisgabe von Informationen beinhalten. Das Staatswohl würde dann in besonderem Maße berührt, schreibt das Auswärtige Amt. Wagenknecht übt scharfe Kritik an dieser Geheimhaltungspolitik. De facto sagt uns die Bundesregierung, dass sie zwar etwas weiß, es aber aus Gründen des Staatswohls den Abgeordneten noch nicht einmal in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur Kenntnis geben kann, sagte sie der Berliner Zeitung am Sonntag. Man könne nun nur spekulieren, welche Erkenntnisse über die Urheberschaft der Anschläge das deutsche Staatswohl so existenziell betreffen könnten, dass man sie unbedingt geheim halten müsste. Auf jeden Fall bedeutet dieser Umgang, dass jegliche Kontrolle und Kritik an der Bundesregierung durch die Opposition unmöglich gemacht wird. Namusa mwena okuve Uganda aba radio Contraband FFM eranzira mune namusa mwena abandi Manzland. Und an dieser Stelle die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wirtschaftsminister Habeck akzeptiert Kanzlermachtwort im AKW-Streit. In den Tagesthemen sagte der Grünen-Politiker, er könne mit dem Weiterbetrieb aller drei deutschen Meiler bis April gut arbeiten und leben. Er rechne damit, dass auch die Grünen-Fraktion dies mittrage. Zuvor hatte bereits die FDP ihre Zustimmung signalisiert. EU-Kommission stellt Sofortmaßnahmen gegen hohe Strom- und Gaspreise vor. Sie setzt dabei auf gemeinsame Gaseinkäufe der Mitgliedstaaten. Die Einführung eines Preisdeckels ist in den Mitgliedstaaten umstritten und dürfte beim EU-Gipfel Ende der Woche noch einmal diskutiert werden. Deutschland lehnt eine Obergrenze bislang ab. Nach Absturz eines russischen Kampfjets nahe der Ukraine. Die Zahl der Toten ist nach Angaben aus Moskau auf 13 gestiegen, unter ihnen drei Kinder. Die Maschine war am Abend über einer Stadt am Asowschen Meer abgestürzt und in Brand geraten. Das Feuer hatte auf ein Wohngebäude übergegriffen. Zweiter Tag des Pilotenstreiks bei Eurowings. Die Lufthansa-Tochter rechnet damit, dass auch heute etwa die Hälfte der Flüge ausfallen muss. Die Pilotengewerkschaft will den Streik bis morgen fortsetzen. Sie fordert unter anderem mehr freie Tage und längere Ruhezeiten. Streiks in Frankreich. Beeinträchtigungen gibt es unter anderem bei der Bahn, im Pariser Nahverkehr und in Schulen. Aufgerufen zu den Protesten gegen hohe Preise und die geplante Rentenreform haben Gewerkschaften und linke Oppositionspolitiker. Hintergrund ist auch der Eingriff der Regierung in einen seit Wochen laufenden Streik bei den Raffinerien. Das Wetter. In der Mitte zunächst regional kräftiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Süden einzelne Schauer. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. In jeder Stadt sollte ein Mahnmal stehen, in Stein gehauen, wär ein Idiot drauf zu sehen, der ständig auf die Tonne haut und dann am Ende in die Röhre schaut. In jeder Stadt sollte ein Mahnmal stehen. Auf ein seltsamer Typ, dessen Haltung verrät, dass er nicht von ungefähr kommt, aber auf jeden Fall zu spät. Der leichtfertig das Glück verspielt, das er schon hundertfach in Händen hielt, und dann benennt die diesen Typen und dann benennt diesen Typen und dann benennt diesen Typen nach mir. Denn ich ließ dich gehen, ich ließ dich gehen, ich Idiot ließ dich gehen. Sollte ein Mann mal stehen, der auf ein seltsamer Typ, dessen Haltung verrät, dass er nicht von ungefähr kommt, aber auf jeden Fall zu spät, der leichtfertig das Glück verspielt, das er schon hundertfach in Händen hielt und dann benennt diesen Typen. Oh, wer benennt diesen Typen? Benennt diesen Typen nach mir! Denn ich ließ dich gehen, ich ließ dich gehen, ich ließ dich gehen, ich Idiot ließ dich gehen. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 17. bis zum 31. Oktober 2022. Wissenschaft statt Barcelona. Das nationale Zentrum der Supercomputation von Barcelona, Centro Nacional de la Supercomputación, BSC, wurde neben 5 weiteren Standorten ausgewählt, um den Superquantencomputer zu installieren. Zusammen mit Standorten in Tschechien, Deutschland, Frankreich, Italien und Polen wird der Standort Barcelona einen Knotenpunkt im sogenannten Quantencomputernetz Europas bilden. Dieses erste europäische Quantencomputernetz soll innerhalb von Stunden komplexe Probleme über Klimawandel, Gesundheitspolitik oder Energielogistik lösen, wofür bisher Jahre oder Monate gebraucht wurden. Die Superdenkmaschinen sollen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung einer breiten Palette von Institutionen und wissenschaftlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Der Mare Nostrum genannte Superquantenrechner soll das Tor für eine neue Herangehensweise an bisher rechnerisch kaum zu lösende Probleme darstellen. Von der Wissenschaft zum Sport. Sportstadt Barcelona, das Rathaus wird in La Sagrada, Espronceda, La Marina und Glorias 4 neue Sportstätten bauen. Weitere 5 Sporteinrichtungen, die bereits existieren, sollen zum Zweck einer besseren Nutzung umgebaut werden. Die Centros Deportivos Municipales. Die erste Phase des Projekts ist bereits angelaufen. Das CEM La Sagrada unter anderem und das Centro Municipal de Vela, die Segelschule, sind im Bau bzw. im Umbau. Ein Haushalt von 35,7 Millionen Euro ist geplant. 20 Millionen Euro davon zahlt die Diputación de Barcelona, den Rest das Rathaus. Bis 2025 sollen alle Projekte betriebsfähig sein. Schrecken in Barcelona, traurig. Eine 84-jährige Frau starb am Montag in Barcelona, als sie von einem Müllwagen überfahren wurde. Das Unglück geschah um 5 Uhr nachmittags im Viertel Sants Montjuïc. Die Notärzte und der Rettungsdienst konnten nichts mehr für die Frau tun. Es handelte sich um das 21. Todesopfer im Straßenverkehr Barcelonas in diesem Jahr 2022. 5 davon waren Fußgänger. BCN, Barcelona, Stadt der Philosophie und des Denkens. Die sogenannte Biennale des Denkens, die Biennale de Pensament, wurde am Dienstag, dem 11. Oktober, von 900 Schülern und Studenten im CCCB-Museum eröffnet. Die Oberstufen- und Hauptschüler stammten aus 17 Schulen Barcelonas. Bürgermeisterin Ada Colau war anwesend. Das Eröffnungsreferat hielt die Philosophin und Schriftstellerin Marina Garcés, die die Jugend dazu aufrief, sich nicht von Katastrophenvorstellungen leiten zu lassen. Sie forderte, gegebene Versprechen einzuhalten, angesichts der permanenten Unsicherheit unserer Zeit. Versprechen sind ein Akt des Ungehorsams gegen die Ungewissheit, die zur Bedrohung wird, so die Philosophin. Es gehe um die Zukunft. Nicht gehaltene Versprechen richten ungeheure soziale Schäden an. Der Vortrag endete mit einem Zitat von Hannah Arendt. Die Versprechen sind Inseln der Gewissheit in einem Meer von Zweifeln und Ungewissheiten. Contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni mans land. Thema TV3 in Katalonien, das dritte Fernsehen. Auf kulturelle Diversität setzt die katalanische Fernsehkette TV3 in ihren Nachrichtenprogrammen, was das Bild der Sprecherinnen betrifft. Zwei neue Sprecherinnen mit dunkler Hautfarbe werden in Zukunft auf den Bildschirmen von TV3 und dem Nachrichtenkanal 324 zu sehen sein. Es handelt sich um die Journalistinnen Beatrice Duodu, afrikanischen Ursprungs, und Maria Bouabdella, Katalanin mit marokkanischen Eltern. Letzten Endes sind wir eine öffentliche Fernsehanstalt und müssen die Realität der gesamten Gesellschaft in ihrer Vielfalt repräsentieren, erklärte die 20-jährige Frau Bouabdella. In Wick geboren hat die junge Frau sich bereits als YouTuberin einen Namen gemacht. Auch ist sie im katalanischen Internetfernsehkanal Malaya präsent. In den Medien ist jetzt viel davon die Rede, Personas racializadas in qualifizierte und exponierte Stellen zu heben bzw. dort sichtbar zu machen. Schwer zu übersetzen, dieser Terminus. Racializado, andersrassig oder rassenmäßig, klingt hässlich auf Deutsch. In Deutschland greift die Nomenklatur hier gerne direkt auf das Englische zurück. People of color. Da hat man dann keinen Ärger. Öffentliches Gesundheitswesen in Katalonien. Wehe, Sie sind krank und warten auf eine Behandlung oder Operation. Dann sind Sie ganz schön angeschmiert, denn die Wartelisten in den Krankenhäusern sind erneut angeschwollen. Die früher schon quälend langen Wartezeiten sind seit den Covid-Jahren 2020-21 noch einmal um 38% angestiegen. Ärzte führen das Phänomen allerdings auf die sogenannte Infradiagnose der Covid-Jahre zurück. Das heißt, viele Krankheiten wurden einfach nicht diagnostiziert oder festgestellt, obwohl sie bereits existierten. Die im Jahr 2010 von der Regierung Artur Mas vorgenommenen Kürzungen im öffentlichen Gesundheitswesen in Katalonien sind natürlich die Hauptursache für das Elend in den Krankenhäusern Kataloniens. Der neue Conseiller de Salut, Manel Balcells, hat ein schweres Stück Arbeit vor sich, wenn er nur einen Teil der Wartelisten abarbeiten lassen will. Hier ein paar Zahlen. Es geht um Wartezeiten in Tagen bei der Überweisung an einen Facharzt. Da haben wir zum Urologen braucht man 172 Tage, Hautarzt 86 Tage, Ophthalmologe 86 Tage, Gynäkologie 73 Tage, HNO-Arzt 102 Tage, Traumatologie 97 Tage, Kardiologie 90 Tage. Ein gewisser Prozentsatz der Patienten ist in dieser Zeit bestimmt gestorben. Bei den Wartezeiten, bei Proben- und Diagnoseterminen sieht es auch nicht besonders gut aus. Für die Computertomographie braucht man 52 Tage, das sind 37% mehr als vor der Pandemie. Elektromyogramm 155 Tage, das sind sogar 76% mehr als vorher. Echographie 91 Tage, Kolonoskopie, das heißt Darmspiegelung, 122 Tage, Mammographie 89 Tage, das heißt ein Plus von 40%. Wartezeit. Bei den Operationsterminen sieht es auch ganz schlecht aus. Zum Beispiel bei Hauttransplantationen 219 Tage. Das ist um 30% länger geworden. Muskel- und Sehnenoperationen 166 Tage. Und bei Operationen an den Sexualorganen muss man 158 Tage warten. Das sind über 150% mehr als vor der Pandemie. Thema Hacker und Cyberkriminalität. Die für die digitale Sicherheit zuständige Agentur, Agencia de Ciberseguridad de Catalunya, arbeitet in diesen Tagen auf Hochtouren, um die Auswirkungen der Hackerangriffe abzumildern, die von der Gruppe Gold DuPont gegen die drei Krankenhäuser Moises Broggi und San Juan Despí, Dos de March de Barcelona und das Creu Roja Krankenhaus in L'Hospitalet de Llobregat festgestellt wurden. Weitere betroffene Krankenhäuser sind Dutzende stationäre Behandlungsstationen, die dem Consorci Sanitari Integral angehören. Die Angriffe erfolgten am Freitag vergangener Woche. Die Hacker veröffentlichten im sogenannten Darknet 52,5 Gigabyte Patientendaten. Bisher wurde nicht bekannt gegeben, ob die Daten die Personalausweisnummern der Patienten enthalten, doch ist dies natürlich zu befürchten. Barcelona mit dem Blick aufs Meer. Ein künstliches Riff soll maritime Fauna vor die Küste Barcelonas zurückholen. Das Rathaus wird ab Januar kommenden Jahres 100 künstliche Biotope im Meer vor den Stränden ansiedeln, um die Reproduktion bedrohter Meeresfauna zu ermöglichen. 225 Quadratmeter groß soll jedes Teilareal werden, mit 6 Gruppen von jeweils 15 Biotopen. 7 Monate sollen die Bauarbeiten auf dem Meeresboden dauern. Die Biotope sind eine Art Reusen mit einem organisch aussehenden Design, 1 Meter hoch, 2 Meter breit. In den Hohlräumen können sich marine Arten ansiedeln, wie Muränen, Schwämme, Tintenfische, Langusten, Merofische, Seegras. Insgesamt 1300 Quadratmeter. Taucher werden diese Biotope auf dem Meeresboden verankern. 98.000 Euro betragen die Kosten. Ausführen wird das Projekt das städtische Unternehmen B.SM. Ort die Küste vor dem olympischen Port Olympic zwischen den Stränden Somorrostro und Nova Icaria. Es ist ein lebendiges Projekt, dynamisch und mit Hinblick auf eine zukünftige Gestaltung des Meeres, um unsere Meeresfauna zu erhalten. Das erklärte der Primer Teniente de Alcaldía der katalanischen Hauptstadt, Jaume Collboni. Kinostadt Barcelona. Zwei Filmfestivals wird es in der zweiten Oktoberhälfte hier in Barcelonas Filmoteca geben. Das Festival de Cinema Alemán, Actual, die deutschen Filmtage, von denen später im Kinoteil noch die Rede sein wird, mit einem Interview von einer der Veranstalterinnen, und das Festival des jüdischen Kinos, El Festival del Cinema Jueu. Das ist leider schon am Auslaufen. Am Donnerstag, also dem 21., das wird morgen bzw. übermorgen sein, läuft in diesem Rahmen der Film Ein nasser Hund. Un Gos Mullat von Damir Lukacevic in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. 2000 Wohnungseinbrüche werden in Barcelona jedes Jahr angezeigt. Die große Mehrzahl geschieht, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind. Doch gibt es immer mehr Fälle, wo die Bewohner anwesend sind. Leider. Ein spektakulärer Fall ereignete sich letzte Woche, als eine oder mehrere Einbrecher zum zweiten Mal, Achtung, in die gleiche Wohnung einbrachen, während die Familie anwesend war. Beim zweiten überfallartigen Einbruch wäre fast ein 7-jähriges Mädchen zu Tode gekommen. Die Familie, Vater, Mutter, 2 Kinder, ein 9-jähriger Junge und das 7 Jahre alte Mädchen, erzählen, dass sie wegen der Hitze die Rollladen ca. 30 cm hochgerollt hatten. Der Einbrecher kam über den Balkon eines Wohnhauses im Bezirk San Martí. Die Regenrinne hochgeklettert in den zweiten Stock. Beim zweiten Einbruch, der Ende August geschah, schrillte die Alarmanlage. Der Mann sprang aus dem Bett und sah den Einbrecher durchs Balkonfenster verschwinden. Der Kriminelle hatte das 40 Kilo schwere Fenster vorher ausgehebelt und es war auf das Kinderbett der 7-jährigen Tochter gefallen. Das Fenster hätte meine Tochter erschlagen, wenn sie nicht vorher ihr Bett verlassen und zu uns ins Schlafzimmer gekommen wäre, weil sie nicht einschlafen konnte. Ein Polizeibeamter auf der Wache, wo die Frau den Einbruch zur Anzeige brachte, erklärte ihr, dass viel mehr Einbrüche stattfänden, als angezeigt werden. Die Polizei habe nicht genug Mittel, um bei allen Einbrüchen zu ermitteln. Die Angst in San Martí geht um. Energiekrise in Barcelona. Das Rathaus von Barcelona kündigte am 12. Oktober an, dass während der Weihnachtsfeiertage bzw. der Weihnachtsepoche 2022-2023 die Leuchtbirnen und Leuchtelemente der Festbeleuchtung eine Stunde früher ausgeschaltet würden, nämlich um 10 Uhr abends von montags bis donnerstags. Aufgrund der enorm gestiegenen Strompreise will man so Energiekosten sparen. Am 24. November soll die Weihnachtsbeleuchtung offiziell losgehen. Sie soll eine Stunde später eingeschaltet werden als früher um 18.30 Uhr. Nur Heiligabend und in der Dreikönigsnacht am 6. Januar wird es bis 1 Uhr Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen von Barcelona geben. Thema Narkostadt Barcelona. Alles wieder bei Null. Im Stadtviertel Raval haben wir ein echtes Sicherheitsproblem, gestand der Teniente der Alcalde von Barcelona, Albert Batier, nachdem er zugeben musste, dass der Drogenkonsum auf offener Straße eines der Probleme ist, die den Anwohnern im Moment sehr große Sorgen und auch sehr viel Angst machen. Auch die städtischen Behörden sehen die Entwicklung mit großer Besorgnis. Nun ist es schon erschreckend und frustrierend, dass nach den umfangreichen Räumungen von Dutzenden Narcopisos im Raval, also den berüchtigten Drogenwohnungen, wieder die gleiche Situation entstanden ist. Die Droge ist wieder in allen Straßen und in vielen vom Drogenmob besetzten Häusern. Man braucht nur die Straßen des Raval entlang zu schlendern. So gut wie an jeder Ecke stehen Dealer und Schlepper und warten auf Kundschaft. Das Rathaus hat inzwischen ein SOS an die Generalitat und die Madrider Regierung herausgegeben. Allein mit der Guardia Urbana und den wenigen Mossos de Squadra lässt sich das Problem nicht mehr in den Griff bekommen. Ohne die lange geforderte Strafrechtsreform und die zum Teil passive Justiz ist da wohl nichts mehr zu machen. Die Droge droht Barcelona zur Narkostadt zu machen. Kokain, Heroin, Crystal Meth, Haschisch. Die gleichen Dealer und Quellen, die das Haschisch verticken, das zum Teil legalisiert wurde, vertreiben natürlich auch die harten Drogen. Das weiß mittlerweile jedes Kind und das ist ein Problem. Hart betroffen ist der Bezirk Ciudad Vella. Seit Beginn 2022 hat die Polizei 56 Drogenverkaufsstellen und Punkte geschlossen. 44 Drogenwohnungen wurden geräumt. 59 Personen, Dealer und Pusher, wurden verhaftet. Doch es reicht vorne und hinten nicht. Sobald eine geschlossen ist, wird sofort die nächste Verkaufsstelle, Narkodrogenstelle, eröffnet. Die Consejera de Salud, Gemma Tarafa, lieferte Daten. 85% aller in Barcelona weggeworfenen Heroinspritzen liegen in den Straßen von Ciudad Vella. Wir wissen, dass der Konsum immer wenige Schritte oder wenige Minuten vom Verkaufsort vorgenommen wird. Wo gekauft wird, wird auch gefixt. Land 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wählerumfrage in Katalonien. Nach dem Platzen der Independentismo-Regierung der katalanischen Separatismusparteien Junts per Cat, CUP und ERC muss Präsident Pere Aragonès von den Linksrepublikanern sich nun Ersatzpartner suchen, um die wichtigsten Maßnahmen seiner Regierung, seiner nun Minderheitsregierung, durchführen zu können. Hier bieten sich die Sozialisten an, um zuerst einmal den neuen Haushalt im Parlament verabschieden zu können. Doch es könnte eng werden. Die Alternative wäre Neuwahlen in Katalonien. Hierzu eine aktuelle Umfrage unter den Wählern. Nach dieser Umfrage würde die sozialistische PSC erneut stärkste Partei mit 37 bis 38 Sitzen. Bei den letzten Wahlen hatte sie 33. Das sind immerhin fast 5 Sitze mehr. An zweiter Stelle käme ERC mit 33 Sitzen, genauso viel wie im Moment. Junts würde 2 bis 3 Sitze verlieren, statt 32 nur noch 29. Die CUP gewänne 1 bis 2 Sitze hinzu und bekäme dann 10 oder 11. Die BP würde kräftig zulegen, statt 3 nun 10 bis 11 Sitze. Das erklärt man sich aber auch mit dem Verschwinden der Ciudadanos. Vox würde 1 bis 2 Sitze verlieren und 11 haben. Und die ECP, der Podemos-Ableger hier in Katalonien, bekäme die gleiche Zahl an Sitzen, 8. Insgesamt würden die Independentismo-Parteien ERC, Junts und CUP aber immer noch eine dünne Mehrheit summieren. Die Partei Ciudadanos, wie gerade gesagt, würde aus dem Parlament ganz verschwinden. 60% der befragten Katalanen sind außerdem der Meinung, dass der Prozess des katalanischen Independentismo noch nicht an sein endgültiges Ende gelangt ist, trotz des Bruchs von ERC und Junts. Barça mehr als ein Club. Eine böse Woche für den FC Barça nach dem Fast-Aus in der Champions League, die Niederlage gegen Mailand am vergangenen Mittwoch und dann gab es am Samstag eine herbe Niederlage für die Truppe von Trainer Xavi Hernandez bei Real Madrid, den ewigen Rivalen. 3:1 wurde der Clásico verloren. Der Katzenjammer ist groß. Die Presse spottet. Ein Barça weich wie Butter, so El Periódico. Nächstes ewiges Thema hier in Barcelona und in allen Großstädten Europas. Wohnhölle Barcelona. 900 leerstehende Wohnungen gibt es zurzeit allein im Problemviertel Raval von Barcelona, wie das Rathaus mitteilt. Diese 900 Wohnungen befinden sich im Besitz von großen Immobilienfonds bzw. Großbesitzern. Der Anwohnerverein erklärte, dass es jedoch wesentlich mehr seien. Spekulanten und Gentrifizierung verdrängen die Familien aus dem Viertel. Es ist klar, dass die Investitionsfonds das Viertel verkommen lassen wollen. Sie tun das mit Absicht, um sich unsere Wohnungen unter den Nagel zu reißen und sie danach zu Luxuswohnungen zu machen, um sie an die Reichen zu verkaufen, erklärt Ángel Cordero von Acció Raval. Dieser Aktivist gegen die Wohnraumspekulation hat schon vor Jahren die Situation der Narcopisos, der Drogenmafia, als Teil einer Strategie der Gaia-Fonds denunziert, um an den Wohnraum heranzukommen. Vor der Pandemie war es gelungen, 90% der Narcopiso-Wohnungen zu räumen. Jetzt, nach 2,5 Jahren, hat die Mafia wiederum 60 Wohnungen besetzt. 15 davon sind nachgewiesenermaßen Drogenverkaufsstellen. 60 allein offiziell. Wenn die Polizei eine Wohnung räumt, wird sofort eine neue besetzt, so der Aktivist. Barcelona, Literaturhauptstadt. Die Schriftstellerin Luz Cabas, Autorin des Romans Palmeras en la Nieve, Palmen im Schnee, ist die diesjährige Gewinnerin des renommierten spanischen Literaturpreises Premio Planeta. Es handelt sich hierbei immerhin um eine Summe von, Achtung, 1 Million Euro. Die Jury teilte am Samstagabend in Barcelona während des großen Galadinners mit, dass Frau Gabas für ihren Roman Lejos de Luciana, Fern von Luciana, den Planeta 2022 erhalten werde. Der Planeta-Preis ist übrigens höher dotiert als der Nobelpreis für Literatur. Lejos de Luciana ist ein historischer Roman, der im 18. Jahrhundert in dem damals zur spanischen Krone gehörenden nordamerikanischen Territorium Louisiana spielt. Fußballweltstadt Barcelona. Alexia Putellas, die Kapitänin des FC Barcelona Frauenteams, ist strahlende Gewinnerin des diesjährigen Ballon d'Oro, des goldenen Balls, den France Football, das Fußballmagazin, jedes Jahr verleiht. Damit ist Alexia die erste Fußballerin, die diesen Preis bereits zum zweiten Mal erhält, nämlich dieses Jahr und 2021. Alexia hielt mit einem strahlenden Lächeln die Statue in die Kameras und hielt dann eine Rede in 3 Sprachen, Spanisch, Katalanisch und Englisch. Sie lobte ihre Kameradinnen und den FC Barça, ohne die sie nicht so weit gekommen wäre. 2 Millionen Followers auf Instagram hat Alexia nun. Die Sportartikelmarkenhersteller reißen sich förmlich um die attraktive Spielerin. Seit 2013 ist sie bei Nike unter Vertrag. Alexia hat sich während ihrer schweren Verletzungszeit im Juni hatte sie einen Kreuzbandriss solidarisch mit den 15 Spielerinnen erklärt, die sich aus Protest gegen den Trainer der spanischen Nationalmannschaft in Rebellion befinden und sich weigern zu spielen. Alexia fordert gleiche Rechte für Frauen, nicht aber gleiche Gehälter. Sie sagt, sie sei realistisch. Die Verletzung ließ es leider nicht zu, dass Alexia bei dem vergangenen Europapokalwettbewerb teilnehmen konnte. Thema ewiger Sommer in Barcelona. Der Sommer in der Stadt will auch Ende Oktober einfach nicht enden. 26 Grad am 18. Oktober, schwüle Luft. Ganz Spanien ist von dem Phänomen nicht endender Sommer betroffen. So herrschten etwa am vergangenen Sonntag, dem 16. Oktober, 30 Grad in Bilbao. Thema Wohnhölle Barcelona 2, der Salon Immobiliario in Barcelona, die große Immobilienmesse, wo alle internationalen Haie- und Geierfonds zusammenströmen, wurde am Dienstag von einer großen Gruppe von Protestierern besucht und mehrere Stunden lang besetzt, um gegen die unhaltbaren Zustände auf dem Wohnungsmarkt hier in Barcelona zu protestieren. 300 Aktivistinnen und Aktivisten waren an der Aktion beteiligt. Circa 60 Protestierende wurden von einem starken Polizeiaufgebot der Mossos d'Esquadra aus dem Messegebäude gezerrt. Eine Person wurde festgenommen, wegen angeblich Widerstands gegen die Staatsgewalt. Die Messe hat den englischen Namen The District und wird bis zum Freitag, dem 21. Oktober, internationale Immobilienfonds wie Goldman Sachs, Blackstone und andere empfangen, die von den Aktivisten als Spekulanten bezeichnet werden. Viele der Protestierer und Protestiererinnen, die den Eingangsbereich der Messehalle ab 9 Uhr morgens blockierten, sind selbst von Zwangsräumungen betroffene Anwohner hier der Stadt Barcelona. Niemandsland. Contrabanda FM. Defensem la vida, aturem the district. Verteidigen wir das Leben, stoppen wir the district. Ratten, Diebe, Schande, riefen die Leute den Spekulanten und Politikern zu, die am Morgen zur Messehalle kamen. Auch wurden Farbbeutel mit Farbpulver geworfen. Jemand rief, sie werfen Kinder auf die Straße und keinen interessiert es. Es gibt Fälle, erzählt ein Mann, wo einer 70-jährigen Rentnerin die Miete ihrer 25-Zimmer-Wohnung von 200 auf 900 Euro erhöht wurde, nachdem ein Geierfonds die Wohnung aufgekauft hatte. Das erklärte eine Aktivistin. Und die letzte Meldung, Kultur. Spanien ist in Frankfurt zu Gast. Die Buchmesse in Frankfurt beginnt diese Woche und das diesjährige Gastland ist Spanien. Creatividad desbordante, überschäumende Kreativität, lautet das Motto. Auch den Sprachen nationaler Minderheiten bzw. Bücher von Autoren aus Katalonien, Galizien und dem Baskenland wird ein Raum in der Bücherschau Spaniens eingeräumt. Es ist Samstag, der 15. Oktober 2022. Wir befinden uns hier am Passeig de Sant Joan im Herzen einer großen Stadt, Barcelonas. Und ich habe mir gegenüber Bettina Bremme. Hallo Bettina. Hallo Daddy. Bettina, du bist verantwortlich für die deutschen Filmwochen oder das deutsche Filmfestival des Goethe-Instituts in Zusammenarbeit mit der Filmoteca de Catalunya. Es soll also diese Woche losgehen in der Filmoteca und soll bis zum 6. November gehen. Erzähl uns doch mal so ganz generell, was die Grundidee ist von dieser Deutschen Filmwoche und was uns da erwartet. Ja, Daddy, danke für die Gelegenheit, wieder hier in der Sendung zu sein. Die Deutschen Filmwochen Barcelona auf Spanisch Ciclo de Cine Alemán Actual oder Katalanisch Ciclo de Cinema Alemán Actual findet zum 11. Mal in der Filmoteca statt. Und in der Tat ja, habe ich diese Filmwochen im Auftrag des Goethe-Instituts aufgebaut, wo ich auch arbeite in der Programmabteilung. Die Idee ist einmal im Jahr die interessantesten, innovativsten und auch gesellschaftlich brisantesten Filme aus Deutschland zu zeigen. Wir vom Goethe-Institut sind ja das internationale Institut öffentlicher Art, um deutsche Kultur im Ausland zu zeigen, zu präsentieren, zu promoten. Und unser Schwerpunkt ist von daher jetzt weniger auf dem kommerziellen Kino, wobei wir da überhaupt nichts dagegen haben, sondern tatsächlich eher zu gucken, was ist am interessantesten in der aktuellen deutschen Filmszene. Wir zeigen jedes Mal 10 Filme, die ein sehr breites Spektrum auch an Genres abdecken. Und dieses Mal freuen wir uns wirklich trotz der Pandemie, die in den letzten 2 Jahren ja die Produktion so ein bisschen auch gebremst hat, nicht nur in Deutschland, ein wirklich super interessantes aktuelles Programm zeigen zu können. Wir eröffnen direkt am Donnerstag mit dem Film, der bei der letzten Verleihung des Bundesfilmpreises im Frühjahr 9 verschiedene Lolas abgeräumt hat. Darunter bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Kamera, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und noch einige mehr. Das ist der Film Lieber Thomas von dem Regisseur Andreas Kleinert, der auch nach Barcelona kommen wird, um den Film zu präsentieren. Lieber Thomas ist eine Hommage an Thomas Brasch, eines der großen literarischen Talente Deutschlands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. International ist er nicht sehr bekannt, weil er ist in der DDR aufgewachsen. Genauer gesagt wurde er kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien als Sohn jüdischer Kommunisten im Exil geboren und die Eltern sind dann in die DDR, die neu gegründete DDR, übergesiedelt, um den Sozialismus aufzubauen. Und der Sohn fing dann in den 60er Jahren an, nach eigenen Wegen zu suchen und rebellierte gegen das System in der DDR, was immer bürokratischer, autoritärer und erstarrter wurde. Und dieser Film ist tatsächlich an Thomas Brasch Biografie angelehnt, wie er eintaucht in die Bohème. Also er war wirklich mit den interessantesten Personen dann da auch zusammen, auch mit den interessantesten Frauen. Er hat ein Kind mit der Filmemacherin Bettina Wegner, dann ein Verhältnis mit einer sehr interessanten rumänischen Sängerin und nachher war er mit der großen Schauspielerin Katharina Thalbach zusammen, mit der er dann auch in den 70er Jahren in den Westen übersiedelte, weil ein Freigeist, ein geborener Dissident wie Thomas Brasch kam einfach in diesem System in der DDR nicht klar. Er wurde eingebuchtet, sein eigener Vater hat ihn verraten und auch später im Westen wurde ihm zwar erstmal ein roter Teppich ausgerollt, aber trotz der Präsenz von Filmen, wo er das Drehbuch geschrieben hat beim Festival in Cannes oder großen Präsentationsreisen seiner Bücher nach New York, trotz der Angebote von großen internationalen Verlagen, konnte er sich auch im Westen nicht richtig zurechtfinden. Und das ist ein sehr poetischer, visuell sehr intensiver Schwarz-Weiß-Film mit irre guten Schauspielern und Schauspielerinnen und einer Ebene, die zwischen Realismus und Traum und Visionen hin und her changiert. Also wärmstens zu empfehlen. Ja, das war der erste Film, der genau. Eröffnungsfilm. Ne? Eine Frage noch. Alle Filme sind natürlich für Zuschauerinnen und Zuschauer, die des Deutschen nicht so mächtig sind, untertitelt. Auf Spanisch oder auf Katalanisch? In diesem Fall sind alle Filme auf Spanisch untertitelt. Manchmal haben wir auch katalanische digitale Untertitel, aber in diesem Fall haben wir alle Filme schon von unserer Zentrale vom Goethe-Institut untertitelt bekommen, was sehr praktisch ist. Übrigens, die Stadt heute sehr lebendig hier am Paseo San Juan. Die Leute sitzen draußen in der Sonne, frühlingshafte Temperaturen, um die 25 Grad. Ein Sommertag könnte das sein, mitten im Oktober. Gut, das war der erste Film. Wie geht's weiter? Ja, was auch immer sehr interessant ist bei unserem Filmfestival, es gibt immer mehr Regisseure und Regisseurinnen mit einem Migrationshintergrund. Wir hatten vor ein paar Jahren schon mal sehr, sehr viele Filme von Filmemacher und Filmemacherinnen türkischer Abstammung sowieso, weil das ist ja eine sehr wichtige und große Bevölkerungsgruppe, auch iranischer Abstammung. Und dieses Mal gibt es einige Filme, die das Verhältnis zwischen Deutschland und Afrika thematisieren, auch über ganz, ganz unterschiedliche Genres. Um mal Beispiele zu nennen, also es gibt einen Film Ivy v. Ivy, wo eine junge schwarze Deutsche, die von ihrer weißen deutschen Mutter in Leipzig aufgezogen wurde, wird auf einmal konfrontiert mit dem Tod ihres afrikanischen Vaters, den sie selber nie kennengelernt hat, weil auf einmal steht eine Halbschwester aus Berlin auf der Matte und sagt, unser Vater ist gestorben, kommst du mit mir zur Beerdigung im Senegal? Ja. Und es geht dann um das Verhältnis dieser beiden Schwestern, wo die eine eben sehr woke ist, also die Berlinerin, sehr des Rassismus bewusst. Und die Leipzigerin ist ja Akademikerin, Lehrerin, ist sehr behütet aufgewachsen und wird eben durch diesen Tod des Vaters und ihre Schwester auf einmal mit ihrer eigenen Identität konfrontiert. Hier die beiden Termine auch. Das ist einmal die Mekris, also Mittwoch, dem 26. um 21 Uhr jeweils. in der Sala Laia. Und dann am Samstag nochmal wird derselbe Film, also nochmal wiederholt, am Samstag, den 29., ebenfalls um 21 Uhr, diesmal in der Sala Chomon, in der Filmoteca. Ne? Gut. Ja. Dann, apropos Deutschland und Afrika, dann gibt es einen Film Le Prince, also französischer Begriff für der Prinz. Da geht es um die schwierige Liebesgeschichte zwischen einer deutschen Galeristin, die in Frankfurt lebt, in der Kulturszene und auf einmal in einer Kneipe bei einer Razzia einen kongolesischen Geschäftsmann kennenlernt. Und die beiden verlieben sich, aber es gibt sehr, sehr viele Unterschiede zwischen beiden, nicht nur was die äußeren Umstände angeht. Und ich sehe gerade hier, da spielt Alex Brendemühl mit, der Deutsch-Katalane. Genau, der spielt eine sehr prägnante Nebenrolle, nämlich den Galeriebesitzer, Chef und Ex-Freund der Protagonistin. Eine sehr, sehr spannende, gut gespielte Rolle. Dann der nächste Film zu Deutschland und Afrika heißt Tubab. Da geht es um einen jungen Mann aus dem Senegal, der in Deutschland aufgewachsen ist. Und er hat nie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und als er dann im Gefängnis gelandet ist, weil er einen Überfall begangen hat mit einem deutschen Kumpel, ja, soll er nach seiner Entlassung nach 2 Jahren ausgewiesen werden. Und die einzige Möglichkeit, in Deutschland bleiben zu können, wäre, wenn er jemanden mit deutschem Pass heiratet. Und da alle Frauen, mit denen er in der Plattenbausiedlung, wo er lebt, mal was hatte, nichts von ihm wissen wollen, weil er zwar sehr hübsch und charmant ist, aber ein wahnsinniger Macho, ist die einzige Möglichkeit, dass er seinen besten Kumpel und Komplizen bei dem Überfall heiratet. Und dem Komplizen und Kumpel bleibt natürlich auch nichts anderes übrig, weil sein Freund Tubab ist für ihn ins Gefängnis gegangen und hat den Mund gehalten. Ja, das riecht also auch ein bisschen nach Komödie. Ja. Habe ich da recht? Verwirrungskomödie. Klar, das ist eine Komödie, weil irgendwie diese beiden eigentlich so wirklich so Vorstadt-Machos, ne, werden auf einmal mit ihrer eigenen Unsicherheit konfrontiert, auch selber so ein homosexuelles Paar mimen zu müssen, aber natürlich auch mit den ganzen Vorurteilen der Umgebung. Und die Ausländerbehörde rückt ihnen auf die Pelle, um die Wohnung zu inspizieren. Dann die schwangere Freundin des deutschen Kumpels ist natürlich auch nicht sehr amüsiert von der Situation. Also es ist eine tolle Komödie, die ja gleichzeitig ein sehr ernstes Thema behandelt. Eine Frage, wie ist das zwischendurch gefragt mit den Eintrittskarten? Ist es ratsam vorzubestellen oder Eintrittskarten zu reservieren oder kann man da einfach hingehen und es wird genug Platz sein in der Filmotheca? Wie ist die Erfahrung? Also bei diesen Filmen kann es, denke ich, am Eröffnungsabend knapp werden. Bei den anderen Filmen, denke ich, reicht es 20 Minuten vorher da zu sein. Man kann auch im Internet vorher schon die Karten kaufen und ich weise auch gerne auf die Ermäßigungsangebote hin. Also der reguläre Preis ist 4 Euro, aber wenn man zum Beispiel eine Bibliothekenkarte irgendeiner öffentlichen Bibliothek hier oder auch des Goethe-Instituts hat, kriegt man die Eintrittskarten für 3 Euro. Und, super Tipp, gar nicht so geheim, es gibt so 10er-Karten von der Filmotheke an der Abendkasse für 20 Euro. Hallo. Wo man dann für 2 Euro in jeden Film reinkommt. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Es geht weiter mit unserem Interview mit Bettina Bremme vom Goethe-Institut. Wir befinden uns hier immer noch auf dem Paseo San Juan bei einem ausgedehnten zweiten Frühstück, spätes Frühstück in der Stadt. Die Sonne scheint, langsam wird es auch richtig warm. Und Bettina hat uns das Programm der Deutschen Filmwochen in der Filmotheca organisiert, unter anderem vom Goethe-Institut vorgestellt. Was gibt es noch zu sagen? Ein Teil des Programms haben wir schon erfahren. Was ist noch wichtig zu sehen? Ja, wie ich eben schon sagte, es gibt einige Filme, wo es um das Thema Migration oder auch die Rolle Deutschlands in der Welt mit allen positiven und auch negativen Seiten geht. Ein Film, Co-Pilot, die Welt wird eine andere sein. Da geht es zum Beispiel um eine junge Frau, die in Deutschland aufwächst, türkischer Abstammung, die vor 20 Jahren, also im Jahr 2000, einen jungen Libanesen kennenlernt in Deutschland. Und sie heiraten gegen den Willen ihrer Familie. Und sie merkt auf einmal mit großem Unwohlsein, dass sich ihr Mann immer weiter radikalisiert. Und ich denke, ich verrate nicht zu viel. Der Film hat den Hintergrund des 11. September. Aha. Von daher ein sehr brisantes Thema. Es gibt aber andere Filme, die haben auch eine Leichtigkeit, zum Beispiel Into the Beat. Da geht es um eine junge Frau aus Hamburg, die in einer Ballettfamilie aufwächst und auch auf Balletttänzerin hintrainiert. Und auf einmal verschlägt es sie zufällig in eine Fabrikhalle, wo junge Leute Hip-Hop tanzen. Und sie ist Feuer und Flamme für Hip-Hop und das Ganze hat auch was mit einer Liebesgeschichte zu tun, die auch von kulturellen Unterschieden handelt. Und da wird das Thema eben ja, auf eine leichtere Art und Weise angegangen. Und was sehr interessant ist, es gibt auch manche Filme, wo zum Beispiel Leute mit einem Migrationshintergrund spielen, ohne dass es thematisiert wird. Zum Beispiel Hyperland, das ist eine Dystopie, die in einer sehr nahen Zukunft spielt, wo alles von den Social Media kontrolliert wird. Alle Leute haben Sonden, die in ihr Gehirn gehen. Alle Gedanken werden sofort an große Wände projiziert. Das Interessante ist, die Hauptdarstellerin hat eine schwarze Hautfarbe, aber es ist kein Thema. Und das ist für mich eigentlich auch eine ganz, ganz große Entwicklung auch im deutschen Film, dass mittlerweile auch die Medienszene allgemein so divers geworden ist, dass die Leute jetzt nicht nur gewissermaßen, ja, migrantische Rollen spielen, sondern jegliche Art von Rollen spielen kann. Wie eine junge Wissenschaftlerin oder Influencerin oder was auch immer. Dann gibt es auch einige Filme, die natürlich ganz andere Themen behandeln. Einer zum Beispiel Nö, auch einer meiner Lieblingsfilme, da geht es um ein deutsches Mittelschichtsehepaar, Mitte 30, deren Geschichte im Laufe von 7 Jahren erzählt wird, wie sie aus der ersten unbeschwerten Verliebtheit her immer stärker in eine Routine reinkommen. Dann kommt das erste Kind und ja, die Verhältnisse sind dann irgendwann nicht mehr von einer solchen Leichtigkeit, sondern alles gerät eher in eine Routine rein. Das Interessante ist nicht, was es erzählt nur, sondern wie dieser Film die Geschichte erzählt. In langen Einstellungen, die so etwas Theaterhaftes haben, die auch mit einem unheimlichen trockenen Humor gewürzt sind, kann ich auch nur empfehlen. Und dann ein anderer Film, der auch vollkommen aus der Reihe fällt, Trümmerfrauen, Trümmermädchen. Das ist ein Film, der spielt in Deutschland 1946, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland liegt in Trümmern und eine ehemalige Filmdiva verdient sich jetzt Geld damit, indem sie in einem verlassenen Theater jungen Frauen Kurse anbietet, wie sie Männer an sich binden. Und das ist aus heutiger Sicht gesagt eine... An sich binden, ist das ein Euphemismus? Du meinst, wie man Männer verführt oder wie man einen Mann, den man schon kennt, behält? Ja, das Zweite. Und das Ganze ist tatsächlich eine Mischung aus dem, was man heute Empowerment nennen würde, aha, und Manipulation. Aha. Und das ist ein Film, der auch mit sehr interessanten visuellen Mitteln spielt. Also es ist auch sehr szenenartig, sehr satirisch, sehr poppig, sehr surreal teilweise. Ich weiß ja, du hast alle Filme gesehen, die du jetzt vorstellst. Das ist toll, das sind ja viele Stunden des Filmschauens. Und das Bewertens natürlich auch, wie hat man das denn hinbekommen mit der Kulisse? Hat man da alte Aufnahmen in den Hintergrund geblendet? Die Trümmerlandschaften Berlins nach dem Krieg, die zerschossenen Häuser, die ausgebombten Stadtviertel. Wie sieht das aus? Wie soll man sich das vorstellen? Also der Film ist sehr stilisiert und er hat nicht ein so riesiges Budget, dass man jetzt so Massenszenen inszeniert hätte, sondern die Szenen, die zum Beispiel mitten in der Trümmer spielen, haben auch etwas sehr Theatralisches. Es ist sicher an der einen oder anderen Stelle auch mit digitalen Effekten gearbeitet worden. Aber dieser Film hat tatsächlich eine Art von audiovisueller Sprache gefunden, die das Ganze auch sehr stark verfremdet und von daher nicht an einem Naturalismus interessiert ist. Ist ja auch gewagt, ein Thema wie so eine Art Verführungskunst oder Liebesbindungskunst in diese Zeit und in diese Verhältnisse zu verlegen. Das wäre ja, als würde man sagen, im Donbass oder in Syrien oder in Aleppo, in der ausgebombten Stadt, könnte man ja auch überlegen, was passiert da im Moment? Wie gehen die Leute damit um? Die wollen weiterleben, die wollen tanzen, die wollen sich vergnügen. Die Toten sind begraben. Wie geht das da weiter? Ja, die Lebensgeschichten dieser 5 oder 6 Frauen, die an diesem ominösen Kurs teilnehmen, die sind tatsächlich auch sehr stark von, ja, der Gewalterfahrung geprägt. Die eine war unter Trümmern verschüttet oder die andere kommt aus einer Beziehung, wo sie von einem Mann geschwängert wurde, der nichts von ihr wissen will. Und auch diese ehemalige Filmdiva hat auch eine sehr, sehr ambivalente, sehr problematische Rolle. Mhm. Also das Interessante ist eben, dass die Frauen da einerseits als Opfer dargestellt werden, aber natürlich auch als Mittäterin, weil das spielt unmittelbar natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke da gerade an Berlin Stunde Null oder Filme wie Die Mörder sind unter uns mit Hildegard Knef, und die haben trotzdem den Lebenskampf aufgenommen, ne? Und haben überlebt und sind weitergegangen. Ja. Ja, ja, also von daher, diesen Film kann ich allen wirklich empfehlen, die auch Interesse daran haben, sich wirklich auch sehr, sehr verstörenden Erfahrungen auszusetzen, die auch vielleicht die eigenen Konzepte auch so ein bisschen auf die Probe stellen. Dann gibt es allerdings auch einen Dokumentarfilm zum Beispiel, wo die Verhältnisse wesentlich eindeutiger sind. Ich spreche von Dear Future Children. Da hat ein deutsches Dokumentarfilmteam ganz junge Leute, haben andere junge Leute gefilmt in Hongkong, in Uganda und in Chile. Junge Frauen, die in sozialen Bewegungen aktiv sind, in der Menschenrechts-, Bürgerrechtsbewegung in Hongkong, in der Umweltbewegung in Uganda und in der Bewegung in Chile, die sich seit einigen Jahren einsetzt, auch für bessere Lebensverhältnisse. Das klingt alles sehr spannend. Ich glaube, wir sind jetzt alle Filme durch. Fassen wir nochmal zusammen. Insgesamt 10 Filme, soweit ich das richtig gesehen habe. Spannende Themen. Das Ganze geht vom 20. beginnend mit dem Film Lieber Thomas bis zum 6. November. Also vom 20. Oktober bis zum 6. November. Immer in der Filmotheca. Die ist hier im Herzen des Raval, im Zentrum von Barcelona. Ausreden gibt's nicht. Oh, eine kleine quietscht vor Vergnügen, die sitzt auf der Schulter von ihrem Papa und wird hier den Paseo in die Sonne runtergetragen. Er hat ihr gerade vielleicht ein Eis versprochen. Und auch zu wirklich erschwinglichen Preisen. Niemand kann sagen, oh, Kino ist ja teuer. 3 Euro, 2 Euro, das ist ja nun wirklich erschwinglich. Die Filmotheca hat insgesamt zwischen 16 Uhr und 22 Uhr Vorstellungen und wir zeigen jeden Film einmal in der Primetime, also um 19 oder 20 Uhr, und einmal in der Frühschiene oder in der Spätschiene, damit sich alle das aussuchen können, was ihnen am besten passt. Das ist gut. Tja, Bettina, vielen Dank. Das war wirklich eine erschöpfende Auskunft über diese Filmwochen hier. Die haben wir letztes Jahr auch schon mal vorgestellt und ich hatte jetzt natürlich das Privileg, eine der Organisatorinnen hier direkt zu haben, die das unheimlich toll erklärt hat. Vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß oder interessante Erlebnisse und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im Kino. Bis dann. Tschüss. Ganz bestimmt. Tschüss, Bettina. Vielen Dank. Ich gebe zurück ins Studio.